Fadee. Mutter Fadee. Mach doch auf, Mutter Fadee. Ah, Bauer Martineau. Was gibt's? Was treibt euch zu mir bei diesem Wetter? Hat euer kleiner Mathieu wieder die bösen Krämpfe? Ja, Mutter Fadee, leider. Kommt rein. Also, der kleine Mathieu hat wieder die Krämpfe. Ja. Dann habt ihr dem armen Jungen meinen Kräutersaft nicht gegeben. Ja, wir, ich... Aha. Und haben meine Mittel euer Vieh kuriert oder nicht? Ja, das Vieh, aber der Mathieu... Ihr habt ihm den Saft also nicht gegeben. Der Bader sagte, dass es lauter Teufelsspuck und Hexenwerk. Er will den Jungen christlich kurieren. Und so warf er uns das Fläschchen zum Fenster hinaus. Den kostbaren Saft. Geht eurer Wege, alter Dummkopf. Was wollt ihr noch von mir? Ja, aber der Junge ist doch wieder krämpfig geworden. Und meine Frau sagte, geh, Alter, die Mutter Fadi wird dir den Saft schon noch einmal geben. Na, die wird's bleiben lassen. Und wenn du ihr dieses neue 5-Franc-Stück in die Hand drückst, sagte meine Frau. 5 Franc? Hm, gib her. Ja. hey, Fanchon, bring mir meine Flaschen. Hey, Grille, hörst du nicht? Ist wieder nicht da, die faule Grille. Na, warte, die werde ich's mit dem Stock heimzahlen. Mutter Fadi, ihr schlagt eure Enkelin zu viel, dabei kommt nichts heraus. Ach was, dem Kind muss die fortgelaufene Mutter ausgeklopft werden. Aber ach, davon versteht ihr so viel wie von meinen Kräutern. Kümmert euch um eure Kälber, nicht um die meinen. Mutter Fadi. Na, wartet, ich will euch den Saft bereiten. Ich gehe nicht mehr nach Hause. Ich will nicht mehr. Da ist ja das Häuschen der alten Fadee, der Hexe. Diese verrufene Gegend. Oh, ich kann nicht mehr weiter. Didier! Didier! Dummer Didier! Ich hab Angst. Wer ruft mich da? Was sitzt du bei dem Wetter vor unserer Hütte und heulst? Oh, Fanchon, die Grille! Lass mich! Ich soll dich lassen? Aber du wirfst immer mit Steinen nach mir. Wie siehst du überhaupt aus? Ich hab Hunger. Ich will sterben. Hunger hast du und sterben willst du auch. Warum? Geh weg, du böse Grille! Ich will dir nichts sagen. Ich will's aber wissen. Sag's! Ich kann nicht. Sag's! Ich geb dir von meinem Abendbrot. Nun red schon. Ich bin von zu Hause weggelaufen. Weggelaufen ist er, der dumme Didier. Ich bin nicht dumm. Doch. Ja, hast du von meinem Brot. Na, iss schon! Es hat keine Hexe gebacken, kommt vom Bäcker drunten. Und schmeckt ganz erträglich, wenn es auch schwärzer ist als das von eurem Zwillingshof. Also, warum bist du weggelaufen? Ich sag's nicht. Ich weiß es aber. Wegen deines Goldzwillings, wegen deines sauberen Landry, hä? Stimmt's? Ja. Er ist schlecht zu mir. Landry ist schlecht zu dir? Ja, er ist schlecht zu mir. Er will die Madelon heiraten. Aber ich will es nicht. Welche Madelon? Die aus Brieche? Ja. Ich wollte ja nach Brieche. Aber jetzt will ich nicht mehr in das Dorf. Jetzt will ich nicht mehr leben. Er hat dir in die Backe gekniffen. Ich weiß es. Hast du es gesehen? Nein, ich hab's nicht gesehen, aber Etienne hat's mir erzählt. Oh, ach, der. Und deshalb bist du fortgelaufen? Ja. Sterben will ich aus Zorn. Dass sich alle totweinen müssen nach mir. Das werden sie bleiben lassen. Lohnt dir auch wohl die Mühe, sich um dich zu grämen, du dummer Junge. Ich will dir mal was sagen, ich, die böse Grille. Was dir fehlt, ist harte Arbeit, grobe Kleider und nicht alle Tage Brot. Du musst es mal so haben, wie ich bei meiner Großmutter. Aber ihr seid ja alle so verwöhnt auf dem Zwillingshof und alle deine Leute sind hochmütig und stolz und sehen auf uns herab und nennen meine Großmutter... Die Hexe. Ja, ich weiß das. Und du, Didier, du bist genauso. Heul nicht. Komm, ich führe dich in eine kleine Höhle dort hinten. Da verstecke ich mich immer, wenn ich Schläge bekommen soll. Da kannst du dich ausschlafen und dann gehst du nach Haus und bittest um Verzeihung. Na komm schon. Ich habe da auch noch ein paar Äpfel versteckt. Nein. Ich kann doch nicht mit dir. Komm jetzt. Sonst erwischt uns hier noch meine Großmutter und dann sind wir beide übel dran. So. Nun habt ihr alles, Martino. Ja. Aha. Der Himmel ist wieder klar und der Mond leuchtet euch auf den Weg. Ja, ich komm gut nach Haus. Aber diesmal müsst ihr auch folgen. Ja. Und pünktlich, dann wird der Junge gesund. Ist so viel, als wäre er schon gesund. Vielen Dank, Mutter Fanny, und gute Nacht. Herr, vergesst nicht. Nein. Beim ersten Hahnenschrei. Ist ja die Hauptsache. Ja. Die Hauptsache ist für euch dumme Bauern der Hokuspokus. Sonst hilft nichts. Hexerei muss her. Und die bringt Geld. Holla. Was liegt denn da für ein schöner, bunter Fetzen? Ah, ein Halstuch. Muss reicher Leute Kind verloren haben. Gibt einen prächtigen Sonntagsstart für die Fanchon. Das wilde Ding wird ja alle Tage älter und kostspieliger. Wo sie nur steckt. Fanchon! Grille! Hörst du nicht? Guten Abend, Mutter Fadi. Wie in aller Welt. Ah, sieh da, der schöne Landry vom Zwillingshof. Ja, warum schlägst du denn nicht drei Kreuze, du hochmütiger Bursche? Du stehst vor der alten Fadi, der Hexe. Mutter Fadi, seid gut und lasst ein vernünftiges Wort mit euch reden. Es soll euer Schaden nicht sein. Du klimperst mit Geld. Du denkst, die alte Fade liebt den Silberklang. Hast recht, liebe das Geld. Geld ist alles in der Welt. Was wäre dein Vater Barbeau ohne sein Geld? Aber vom Zwillingshof nehme ich keins. Und wenn es sonst keinen zu im Lande gäbe. Hört mich doch erst mal an, Mutter Fade. Mein Zwillingsbruder Didier ist fort. Fort seit heute Morgen. Wir sind in großer Angst, er könnte sich was angetan haben. Ah, und da soll ich euch helfen. Jetzt wisst ihr mich zu finden. Also schön. Vater Barbeau fürchtet, er habe sich ein Leid angetan, sein verzärtelter Junge. Und wenn er es getan hätte, dann wäre es ein böser Streich für euch alle. Hier, kennt ihr das Tuch? Ja, das ist Didiers Halstuch. Oh, wenn das Didiers Tuch ist, so such ihn selbst. Dort hinten, bei den Fischen im Fluss. Ich fand es dort am Ufer. Und das Wasser ist vor der Felswand tief. Mutter Fadi. Gute Nacht, Landry. Und grüß mir deinen Vater. Im Fluss? Das ist doch nicht möglich. Nein, so schrecklich kann die dir nicht enden. Landry? Die Grille. Ängstet ihr euch so sehr um euren Bruder? Du hast gelauscht. Neugierig wie immer. Was willst du von mir? Ich war töricht genug, Mitleid mit euch zu haben. Ich wollte euch nur sagen, dass der Didier nicht im Fluss liegt und ich wollte euch wieder einmal helfen. Nicht im Fluss? Du weißt, wo Didier ist? Wo ist er? Schrille, schrille, kleine Grille. Du weißt, wo Didier ist? Willst du es mir nicht sagen? Nein. Fanchon, was verlangst du? Was soll ich dir geben? Ein schönes Lamm von unserer Herde? Oder ein Huhn? Du sollst alles haben. Nur sag's mir. Ach, Landry. Ihr seid so dumm. Du. Hüte dich, Grille. So dumm seid ihr, dass ihr mich noch für ein Kind haltet und euch einbildet, ich könnte noch etwas glauben, was ihr versprecht. Aber Fanchon... Ihr denkt wohl, ich habe die Nacht vor dem Saint-Andoche-Fest im vorigen Sommer vergessen. Wer kam damals vom Dorf Prisch und wollte, um den Weg abzuschneiden durch die Furt des Flusses? Ich, Fanchon. Ja, ihr. Da die Nacht stockfinster war, verfehltet ihr die Furt und kamt ins tiefe Wasser und in die Strömung oberhalb der Mühle. Und wenn ich euren Hilferuf nicht gehört hätte, Was wäre dann geschehen, Landry Barbeau? Ja, dann wäre ich in die Mühlräder gekommen und jämmerlich zugrunde gegangen. Richtig. Ich holte euch mit meiner Angelstange heraus. Und als wir beide nass und zitternd am Ufer waren, was sagtet ihr da? Fanchon. Ihr sagtet, Grille, du hast mir einen Dienst geleistet. Was soll ich dir dafür schenken? Ja, und du fuhrst mich an und wolltest nichts von mir. Ich hatte dir geholfen, wie man einem Menschen hilft und wollte mich nicht dafür bezahlen lassen. Aber du schwurst nicht, eher zu gehen, ehe ich nicht etwas von dir gefordert hätte. Du wolltest meinen Dienst nicht umsonst, denn das wäre eine Schande für dich. Und da habe ich euch gesagt, Landry, geht. Ich weiß jetzt nicht, was ich verlangen soll und ich weiß auch nicht, ob ich es jemals tue. Wenn ich aber eines Tages vor euch hintrete und sage, Landry, das gefällt mir, das will ich haben. Da gab ich dir die Hand und sagte, es gilt. Wenn es bei mir steht, dir das zu geben, was du forderst. Ja, ihr gabt mir die Hand. Und jetzt? Jetzt ist es ein Jahr her. Ihr gingt mir aus dem Wege, wo ihr mich nur von Ferne saht. Ihr dachtet nicht mehr an das Versprechen. Ihr hattet es ja nur der kleinen, verachteten Grille gegeben. Aber ich bin kein Kind mehr wie damals. Ich weiß, dass nur der ein rechtschaffener Mann ist, der sein Wort hält. Ich tat ja Unrecht, Fanchon. Ich wusste nicht... Ich schäme mich. Das sehe ich. Und das freut mich. Warum freut dich das? Weil ich euch nicht mag. Und warum magst du mich nicht? Weil ich euch nicht achte. Höre, Grille! Hört ihr, Landry Barbeau. Ihr seid hochmütig über alles. Und ich achte auch nicht euren Vater, denn er hat euch gelehrt, undankbar zu sein. Und nach der Feigheit ist der Undank das Schlechteste an einem Mann. Ich habe Schuld, Fanchon, aber nicht ich allein. Du hast mich immer nur verächtlich und zornig angesehen, dass ich dir aus dem Weg ging. Ich wollte nicht von dir vor allen Leuten verspottet werden. Aber ich will es jetzt gut machen. Du sollst die Belohnung haben, die du forderst. Belohnung? Ich verachte alles, was von euch kommt. Ihr hattet nicht den Mut, mit mir auch nur ein einziges Wort zu sprechen. Euer Herz ist hart und schlecht, Landry. So ist es. Gute Nacht. Fanchon, was muss ich tun, um dich zu versöhnen? Bitte um Verzeihung, Landry. Ich soll dich... Um Verzeihung bitten. Der reiche, schöne Zwilling, die arme, hässliche Grille. Du bist nicht klug, Fanchon. Ich tue ja alles, was ich tun kann. Ich erneuere mein Wort von damals. Sag mir, wo ich Didier finde und dann fordere, was ich für dich tun soll. Also, du bittest mich nicht um Verzeihung. Gut. Es gilt. Du bist bereit, jederzeit das zu tun, was ich von dir fordere, wenn es nicht gegen die Ehrbarkeit ist. Gelobst du das? Ich gebe dir mit meiner Hand mein Wort zum zweiten Mal. Und ich werde es besser halten. Nun gut. Geh dort über die Brücke den Steg hinauf, 10 Schritte bis zu dem Erlengebüsch an der Felswand. Es verdeckt eine kleine Höhle. Dort findest du deinen Bruder. Grille. Du, Grille. Wenn du mich jetzt nicht zum Narren hast, wenn ich Didier dort finde, ich werde dir zeitlebens dankbar sein. Und du sollst sehen, dass Landry weder ein hartes noch ein schlechtes Herz hat. Leb wohl! Da läuft er hin, der stolze Zwilling. Feige und undankbar, wie seine ganze Sippe. Aber ich habe den Burschen in meiner Hand. Landry, du kommst mir nicht aus. Und morgen ist wieder Saint-Andoche-Fest. Da gibt es Tanz und Fröhlichkeit. Und auch die Grille wird tanzen. Ja, ich werde tanzen, allen zum Trotz. Ich will fröhlich und lustig sein, wie die anderen auch. Die Nacht bricht herein. Der Mond steht schon am Horizont. Da! Mein Schatten an der Felswand. Er tanzt wie ich. So und so und wieder so. Komm her, schwarzer Bursche im Mondenschein. Komm, mein Schatten, der riesig in die Höhe wächst. Du sollst mein Tänzer sein. Und so und so und wieder so. Lustig, schrille, kleine Grille, bist auch hässlich, schwarz und klein. Küss dich doch des Mondes Schein. Mücke tanzt im Sonnenstrahl, Grille zirpt im dunklen Tal. Lustig, schrille, kleine Grille. Fanchon! Fanchon! Ja, Großmutter, ich komme! Gute Nacht, mein Schatten. Gute Nacht, Landry. Denk an dein Wort. Morgen beim Saint-Andoche-Fest. Steh nicht so langweilig da, Didier. Die Mädchen aus Brieche werden auch bald kommen. Die Messe ist längst aus. Und sie werden alle zum Saint-Andoche-Fest kommen. Wir bekommen beide eine Tänzerin. Ich will aber nicht tanzen. Aber Didier, höre doch, wie sie alle lustig sind. Du wirst auch tanzen und fröhlich sein. Ich will aber nicht. Du wirst nur mit der Madeleine tanzen und ich... Ich will nach Hause gehen. Du bleibst. Was sollen denn die anderen Burschen denken? Da sieh doch, da kommen sie. Alle Mädchen aus dem Dorf Brieche. Und die schöne Madeleine vorne dran, wie es ihr gebührt. Vivat Saint-Andoche! Vivat! Vielen Dank an euch allen. Oh, da sind ja auch die Zwillinge Barbeau. Guten Tag, Landry. Guten Tag, Madeleine. Und der schüchterne Didier. Guten Tag, Didier. Hast du noch keine Tänzerin? Ich tanze nicht. Hört nicht auf ihn, Madeleine, er wird tanzen. Und ihr, Landry? Batet ihr mich gestern Abend nicht um den ersten Tanz? Ich weiß nicht, aber... Die Grille! Seht die Grille! Jetzt kommt die schönste Tänzerin. Wie war die Grille? Sie hat aber ein schönes Kleid an. Spatzenscheuche! Ja, nicht zum Ängstens, aber... Und eine Windmühle auf dem Koller! Pfui, diese hässliche Kröte. Komm, Landry, gehen wir. Ja, Madeleine, kommt schnell. Landry Barbeau! Da bin ich, Landry Barbeau. Gestern Abend bestandet ihr auf eurem Versprechen. Es soll nach eurem Wunsche geschehen. Wir werden jetzt 3 Tänze miteinander tun und nach der Vesper 3 und einem nach dem Ave Maria, das macht zusammen 7. Ferner werdet ihr mit keiner anderen tanzen ohne meine Bewilligung. Ja, so soll es sein. Aber, Fanchon, ich... Weißt du, Grille, dass ich Landrys Versprechen habe? Er bat mich gestern Abend für das ganze Fest. Landrys Versprechen an mich ist älter. Er hat es mir schon vor einem Jahr gegeben und gestern nur erneuert. Es kommt jetzt nur darauf an, wem Landry Barbeau sein Wort zu halten Lust hat. Ich gab dir mein Wort, Fanchon. Und du hast das Recht, von mir zu fordern. Wenn ich auch nicht wissen konnte... Ihr habt der Grille das Wort gegeben, Landry Barbeau? Das ist etwas anderes. Dann müsst ihr es auch halten. Ich werde euch dabei nicht im Wege sein. Ich möchte der schönen Grille nicht den einzigen Tänzer nehmen, auf den sie Hoffnung hat. Mir bleiben noch viele zur Auswahl. Und einer ist so viel wert wie der andere. Und tanzen können sie alle. Madeleine, das wusste ich nicht, dass jeder euch gleich ist, wenn er nur tanzen kann. Komm, Grille. Tanzen kannst du auch. Ja, das kann ich. Und wie? Den Schimpf soll mir der Landry bezahlen. Madeleine, seid dem Landry nicht böse. Er ist unschuldig. Die Grille hat ihn verhext. Gib mir den Tanz. Verhext? Wohl durch ihre Schönheit und die knallrote Schürze. Ihr Hexenpanier. Danke, Didier. Ich tanze heute mit keinem Mann. Ach, Gott sei Dank. Ein Tanz wir überstanden, Didier. Wie soll ich das nur weiter aushalten? Ich komme um vor Scham. Wo hast du denn deine Tänzerin gelassen? An derselben Stelle, wo wir standen, als die Musik aus war. Aber das kleine Ding tanzt doch leicht wie eine Feder. Und sie hat prächtige Augen, die Grille. Wenn sie nur nicht so scheußlich angezogen wäre. Lass mich! Hör mal, Didier. Was ist denn da los? Sie soll es zeigen! Raus damit! Her damit! Wir wollen es sehen! Lass mich los! Ihr werdet mich nicht zwingen! Reiß es ihr doch ab! Ja, sie soll es uns zeigen! Was habt ihr mit der Grille? Was soll das? In der Kapsel da, die man hier aus dem Mieder zog, trägt sie eine Teufelskralle. Das ist nicht wahr. Sie soll es uns zeigen. Ja, hier mit der Teufelskralle. Her mit dem Hexenalphabet. Sie soll es uns zeigen. Ja. Wer mich anrührt, dem kratze ich die Augen aus. Dummes, undankbares Volk. Meine Großmutter nennt ihr eine Hexe, weil sie mehr Verstand in ihrem alten Kopf hat als das ganze Dorf zusammen. Aber ihr sollt das Medaillon sehen. Ja, ihr sollt sehen, was mir meine Großmutter zur heiligen Firmung um den Hals gehängt hat. Da, ich mache es auf. Lest, was hier gedruckt steht. Lest es, Madeleine. Lest es doch. Ich mag nicht. Landry, lest ihr es. Mir glauben Sie es ja nicht. Gebt her. Was ist das? Gebet einer frommen Jungfrau zu der allerreinsten Mutter aller Gnaden. Was ist das? Arme Grille. Gib's mir wieder, Landry. Habt ihr es gehört? So lautet mein Hexenalphabet. Damit gehe ich schlafen und damit stehe ich auf. Das ist mein ganzer Reichtum. Ich habe es euch gezeigt, nicht weil ich euch fürchte, nein. Ich tat es freiwillig um meiner Großmutter willen, die mich in Gottesfurcht erzogen hat. Meinetwegen habe ich es euch nicht gezeigt. Und damit ihr es nur wisst, ihr mögt von mir so schlecht denken, wie ihr wollt. Ihr seid so abergläubisch, dumm und feig. Ich verachte euch im Grunde meines Herzens. Was erlaubt sie sich? Freche Grille! Jagt sie vom Tanzplatz! Ruhe! Jagt sie! Ruhe! Keiner hebe die Hand auf gegen sie. Das rate ich euch, Landry. Ruhe! Grille hat euch nur die Wahrheit gesagt. Ihr seid feige Burschen, dass ihr ein so wehrloses Mädchen quält. Und die anderen solltet euch schämen, dass ihr an solcher Roheit gefallen findet. Franchon, du bist meine Tänzerin für Saint-Andoche. Und wer dich beleidigt, der beschimpft mich, das merkt euch. Komm, Franchon, wir haben noch 6 Tänze gut. Landry, was? Ihr nehmt euch der Grille an? Und dabei habe ich euch heute mehr gekränkt, als ich wollte. Nein, ich gebe euch euer Wort zurück. Ihr sollt nicht mit mir tanzen. Wählt nach eurem Herzen und werdet glücklich. Bleib, Fanchon. Ich will mein Wort nicht zurück. Ihr habt's ehrlich eingelöst. Wir sind quitt. Fanchon! Fanchon. Schon wieder Abend. Die Sonne ist herab und der Mond wird bald kommen. Ich muss noch nach Brisch hinüber. Aber es bringt Geld. Die kranken Bauern rücken das Geld heraus. Ist doch was Nützliches um die Dummheit. Großmutter! Großmutter! Herr Gott, erschreckt mich das Kind. Na, Fanchon, kommst schon wieder zurück von Saint-Andoche? Gab's dir keine Ruhe, bis ich dich zum Tanz laufen ließ. Was jagt dich denn heim? Die Schande, der Spott, die Wut. Und ihr seid schuld daran. Warum gebt ihr euch das Ansehen einer Hexe? Weil ich Geld verdienen muss und weil der Bauer die Hexe besser bezahlt als den Doktor. Geld, Geld, ich höre von euch immer nur vom Geld. Gesehen habe ich noch keins. Aber ich weiß, Großmutter, dass ihr nicht arm seid. Warum lasst ihr mich in so jämmerlichen Kleidern herumlaufen? Was? Habe ich dir nicht heute die schönsten Kleider deiner eitlen Mutter herausgesucht? Aber sie haben mich doch alle ausgelacht. Was verstehe ich denn von Kleidern? Ich will nicht herausstaffiert sein, ich will einfach und ordentlich wie die anderen Mädchen aussehen. Aber wenn ich gewusst hätte, wie ich aussehe, mit diesem bunten Rock und der roten Schürze, ich hätte dem Landry nicht die Schande angetan, mit mir tanzen zu müssen. Wer? Der Landry Barbeau? Der stolze Zwilling? Der hat mit der Grille getanzt? Bist du närrisch oder lügst du? Ich lüge niemals, das wisst ihr. Die giftige Brut aus dem Zwillingshof lässt sich mit dem Enkelkind der alten Fade ein? Da stimmt was nicht. Sag mir, was hast du mit ihm? Grille, bist du in den Burschen verliebt? Oh, verliebt? Nein, Großmutter. Du lachst mich aus, ich werde dir helfen. Lass deinen Stock in Ruhe. Ich lasse mich nicht mehr von dir schlagen. Es täte mir leid, wenn du mich noch einmal anrühren würdest, denn wehren dürfte ich mich nicht gegen dich. So müsste ich dir also davonlaufen. Davonlaufen willst du? Ja, und ich möchte dich doch weiter pflegen. Ja, das sollst du auch. Ich habe ja nichts als dich auf der Welt. Dann erbarm dich, Großmutter, und lass mich nicht mehr in Lumpen gehen. Ach, es ist schon recht, wie es ist. Die Putzsucht hat deine Mutter ins Verderben gestürzt. Trage deine Lumpen geduldig. Es ist besser, sie verhöhnen, als sie verführen dich, mein Grillchen. Ach, Großmutter. So. Jetzt muss ich aber weiter. Ich will noch nach Brisch. So spät noch den weiten Weg ins Dorf. Leg dich nur schlafen und verwahr die schönen Kleider gut. Hörst du, dass nur nichts fortkommt? Die schönen Kleider. Die schönen Kleider. Ich will sie nicht mehr tragen. Die rote Schürze. Weg damit. Madelon soll sie nicht mehr Hexenpanier schimpfen und... Diese blaue Jacke mit den dummen Schößen, an denen sie mich gezerrt haben. So. Ich werfe alles in den Fluss. Zieht fort. Weit fort. Ach, könntet ihr doch meinen Schmerz mitnehmen. Warum bin ich die verachtete Grille? Niemand hat mich lieb. Fanchon. Landry! Wie kommt ihr hierher? Die Furt im Tal ist bei dem Hochwasser nicht zu passieren. Ich wollte über den Steg nach Prisch zurück. Dann lasst euch nicht aufhalten. Gute Nacht, Grille. Schönen Dank, Landry. Aber warum weinst du denn? Ich weine ja nicht. Die dicken Tränen rinnen dir über die Backen. Was ist denn geschehen? Haben dich die Burschen bis hierher verfolgt? Nein, ich habe keinen mehr gesehen. Ich weine, dass der liebe Gott solch ein elendes Ding wie mich geschaffen hat. Arme Grille. Ich habe dich immer nur spotten und lachen hören. Ich dachte nicht, dass du auch weinen kannst. Du dachtest eben wie die anderen, ich sei von Stein. Und darum tratet ihr mich immer mit Füßen. Fanchon, wenn du im Dorf verhasst bist, so mag es an dir selber liegen. Ich habe es nicht gewusst, wie sehr mich alle hassen. Ich hasse dich nicht. Du zwangst mich zwar zum Tanz, um dich an mir zu rächen, aber ich hatte ja Unrecht an dir getan. Nein, es war ein schlechter Streich, den ich dir gespielt habe. Es tut mir sehr leid. Landry, ich wusste nicht, dass du die Madelon gern hast und dass ich dich so unglücklich machen Ach, würde. Ach was? Ich bin doch deshalb nicht unglücklich. Und jetzt ist nicht von der Madelon die Rede, sondern von dir. Weshalb setzt du dich selber ins Unrecht? Weil mich niemand mag. Und warum mag dich niemand? Weil du so wild und zu allen Menschen boshaft bist. Und wie du herumläufst. Nichts hältst du auf deine Person. Und immer tust du Dinge, die dich in einen schlechten Ruf bringen. Was für Dinge denn? Was triebst du denn gestern Abend im Wald, als ich Didier aus der Höhle holte und der Mond aufgegangen war? Gestern Abend? Du hast mich mit Didier belauscht? Ach, Landry. Ich tanzte mit meinem Schatten, den der Mond groß auf die Felswand warf. Mit wem sollte ich sonst tanzen? Und ich sprach auch mit ihm. Denn mit wem sollte ich sonst sprechen? Ich hab niemanden. Und ich freute mich so auf das Saint-Andoche-Fest. Ich dachte nicht, was Unrechtes zu tun. Kleine Grille. Du bist ein merkwürdiges Wesen. Ich weiß nicht, bist du nun gut oder böse? Ich weiß es selbst nicht. Ich war 7 Jahre, als ich die Mutter verlor. Alle im Dorf sagten ihr Schlechtes nach. Sie war mit einem Regimentsdoktor davongegangen, als die Soldaten hier in der Gegend standen. Ich verstand das alles nicht. Ich wusste nur, dass mich meine Mutter sehr lieb hatte. Mich hat noch niemand so gern gehabt wie sie. Denn mein Vater war ein strenger Mann, der sich nichts aus mir machte, bald darauf starb. Siehst du? Und jetzt bin ich bei der Großmutter, die ihr alle für eine Hexe haltet. Und ich hab doch niemanden als sie auf der ganzen Welt. Du wirst es nie verstehen, Landry. Nun. Wein nur nicht wieder, Fanchon. Ja, du hast recht, Landry. Mit Tränen verteidigt man sich schlecht. Ich will tapfer sein. Ich tauge einfach nicht zu eurer Fröhlichkeit. Ich bin die hässliche Grille, muss allein bleiben. Du bist nicht hässlich, Fanchon. Jetzt, wo du den bunten Plunder nicht mehr anhast, bist du genauso schön wie die Madelon. Landry, du täuschst dich. Nein. Didier hat heute auf dem Fest gesagt, heute Abend, du hast ein paar prächtige Augen. Ja, und das stimmt. Mir ist einerlei, was für Augen ich hab. Und wäre ich wirklich hübsch, so möchte ich nur einem gefallen. Die anderen könnten mich meinetwegen für eine Nachteule halten. Ja. Dir ist nicht einer so viel wert wie der andere, wenn er nur tanzen kann. So ist die Madelon, aber du nicht. Die Madelon war sehr wütend meinetwegen. Und sie hatte recht. Aber ich werde das wieder gut machen. Lass doch jetzt die Madelon. Sie ist noch lange nicht meine Liebste. Ich wollte lieber, du versöhntest dich erst mit mir. Versöhnen? Ich denke, wir sind gute Freunde geworden, Landry. Das können wir doch gar nicht sein, Fanchon. Ich hab dich doch sehr gekränkt. Ich hab dich nach dem Tanz stehen lassen, ohne dir einen Kuss zu geben. Wie es doch Brauch ist beim Saint-Andoche-Fest. Daran habe ich gar nicht gedacht, Landry. Aber ich, Fanchette. Du hast mich selbst zum Tänzer gewählt. Und jetzt will ich mein Recht. Euer Recht, Landry. War ein Kuss auf dem Tanzplatz, am hellen Tage vor allen Leuten. Da wolltet ihr nicht. Jetzt fordert ihr den Kuss, da wir ganz allein sind. Jetzt will ich nicht. Fanchon! Nein, nein, nein. Landry, du willst mich nur küssen, weil es jetzt dunkel ist und du mein Gesicht nicht mehr siehst. Morgen würdest du dich schämen, die hässliche Grille geküsst zu haben, und ich würde wieder boshaft werden. Nein, ich will nicht. Morgen wirst du die schöne Madelon küssen und dir selber sagen, dass die kleine Grille mehr Vernunft gehabt hat als der kluge Landry vom Zwillingshof. Hier meine Hand. Schlag ein, Landry. Gute Nacht. Fanchette, ich sage dir, ich gehe nicht eher von hier, bis du nachgibst. Ach, lass mich. Hört ihr die Grillen, Landry? Meine lustige Familie ruft mich. Fanchette, du darfst dich nicht über mich lustig machen. Aber Landry, ich mache mich doch nicht lustig über euch. Fanchette. Still. Ich höre Stimmen. Die Mädchen aus Brisch gehen heim. Schnell, Landry, lauf, wenn du noch vor ihnen die Schlucht erreichen willst. Oder bleib hier. Wenn du den Mut hast, morgen in der ganzen Gegend für den Liebhaber der Grille zu gelten. Fanchon, wir haben nicht das letzte Wort zusammen geredet. Jetzt muss ich fort. Gute Nacht. Er läuft. So groß ist die Angst, mein Schatz zu heißen. Lauf, Landry. Lauf immer zu. Morgen sollst du die Madelon küssen. Aber die Grille, dein Leben nicht. Hier bei der Mühle werde ich Fanchon vielleicht treffen. Schon 3 Tage habe ich sie nicht gesehen. Und sie soll jeden Tag hier in Brisch sein und mit der Madelon reden wollen. Ich muss ihr den Kopf zurechtsetzen. Dabei hat sie ihn mir selbst verdreht. Wenn sie nicht vernünftig gewesen wäre neulich Abend, ich hätte die kleine Hexe geküsst und müsste mich jetzt... Da kommt sie wirklich. Wie hübsch sie aussieht. Mit der Madelon. Nein, du sollst mich zufrieden lassen. So hör mich doch an. Ich will hören, wie sie es anfängt, die Madelon wieder gut zu stimmen. Lass mich zufrieden, Grille. Ich muss zur Mühle. Seit 3 Tagen schleichst du mir nach und erzählst mir immer wieder dasselbe. Aber ich glaube dir nicht. Ich habe dem Landry das Versprechen abgenommen. Er wollte nicht in meiner Schuld sein. Und er musste es einlösen. Er ist ein ehrlicher Bursche, der sein Versprechen hält. Ihr solltet stolz auf seine Liebe sein. Stolz? Ich? Madelon Caillat? Die 10 Liebhaber haben könnte. Ich sollte auf Landrys Liebe stolz sein, der mit dir vor allen Leuten getanzt hat? Oh, das ist ja lächerlich. Landry hat nie eine Liebschaft gehabt als mit euch. Das könnt ihr von keinem eurer 10 Liebhaber sagen. Ich habe keine Liebschaft mit ihm. Der einfältige Junge ist in mich verliebt, ich weiß es. Aber er hat ja nicht einmal den Mut, es mir zu sagen. Er hat es nie gesagt? Ja, aber er liebt dich doch. Wenn ihr gesehen hättet... Jetzt lass mich in Ruhe mit deinem langweiligen Landry. Er ist der Erste und der Letzte, der an dir gefallen findet. Wer könnte an mir gefallen finden? Du kannst ihn ohne Gewissensbisse für dich nehmen. Mir war es niemals ernst mit ihm. Guten Tag, Madelon. Endlich finde ich euch. Euer Vater schickt mich, ihr sollt schnell nach Hause kommen. Ah ja, da ist ja auch Fanchon. Guten Tag. Kommst du auch einmal nach Brisch rüber? Ich habe dich lange nicht gesehen. Was machst du hier? Sie will mich unbedingt mit euch versöhnen. Versöhnen? Sind wir denn im Unfrieden? Nun, ich denke doch. Euer Betragen am Saint-Andoche. Ihr habt ein kurzes Gedächtnis. Ihr irrt euch, Madelon. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Ich erinnere mich noch ganz genau. Ich hatte euch keinen Tanz versprochen. Ja, ihr habt es aber gesagt, und zwar zu Fanchon, der ich wirklich ein Versprechen gegeben habe. Aber Landry! Sag mir doch nur in aller Welt, Fanchon, wie kommst du dazu, dich in diese Sache zu mischen? Glaubst du vielleicht, Madelon und ich sind verliebt? Da hörst du es, Grille. Ich habe es ja dem aufdringlichen Geschöpf gesagt. Ja, aber Landry, ich dachte doch... Dass mir die schöne Madelon gefällt, na ja, jeder Bursche sieht ein hübsches Mädchen gern an. Deshalb braucht man doch lange nicht ans Lieben oder ans Heiraten zu denken. Da habt ihr recht, Landry. Und jeder muss wissen, wer zu einem passt. Ich mag keinen aufgeblasenen Burschen. Der passt besser zu einer solchen, wie die Grille ist. Passt nur auf, Landry, dass euch euer Liebchen nicht eines Abends auf einem Besen durch den Schornstein davonfliegt. Madeleine. Das Durchgehen liegt nun doch einmal in der Familie. Und einen zweiten Schatz wie diesen findet ihr in ganz Frankreich nicht wieder. Lebt wohl. Und dir viel Glück, mein Grillchen. Das wäre so eine Frau für mich gewesen. Landry, wie konntet ihr die Madeleine so beschämen? Das vergisst sie euch nie. Das soll sie auch nicht. Ich habe alles gehört, was ihr hier gesprochen habt. Und ich musste sie für diese niederträchtige Art bestrafen, mit der sie dich behandelte. Ja, aber Landry, bist du von Sinnen? Die schöne Madeleine? Pff, was Madeleine? Du bist ja 10-mal schöner als die Madeleine. Ich? Landry, wie könnt ihr... Ich muss es dir sagen, Franchon. Es hilft alles nichts. Ich mag mich wehren, wie ich will. Seit dem Abend am Fluss denke ich nur an dich. Landry, so darfst du nicht sprechen. Ich weiß jetzt, wie eine Frau sein muss, die man für alle Zeit liebhaben kann. Liebhaben? Ja. Mich? Und der man Herz und Seele für alle Ewigkeit hingeben möchte. Franchette. Nein. Nein. Nein. Was ist denn? Mein liebes Grillchen, was hast du? Ich weiß es nicht. Ich habe sowas noch nie empfunden. Es war, als müsste ich sterben. Lass mich los, Landry. Aber was habe ich dir denn getan? Du darfst mit mir nicht so reden. Auch nicht im Spiel. Es gibt heilige Dinge, die... Aber Franchon, ich habe dir doch nur gesagt, was wahr ist. Ich habe dich über alle Maßen lieb. Lass mich allein, Landry. Ich kann dich nicht allein lassen. Landry! Landry! Jetzt nie mehr, Franchon. Landry, der Vater kommt. Ja, ich sehe es. Und Vater Caillard. Da seht ihr es, Vater Barbeau. Die Madeleine hatte recht. Ich sehe, was ich nicht glauben wollte. Mein Sohn treibt sich hier mit einem Mädchen herum, das jedem ehrbaren Burschen ein Greuel sein muss. Vater, ich habe hier mit Fanchon in aller Ehrbarkeit ein ernstes Gespräch geführt. Und ich habe mich nicht herumgetrieben. Kannst du es vor uns hier sagen, was du mit der Grille geredet hast? Wenn ihr es verlangt, Vater, so werde ich es sagen. Ich will es auch hören, Landry, ehe ich dir meine Tochter zur Frau gebe. Eure Tochter? Hat sie mich oder ich sie begehrt? Dein Vater hat sie für dich verlangt. Und meine Tochter wird denjenigen nehmen, den ich ihr gebe. Und ihr, Vater? Ihr habt mich nicht gefragt? Ich weiß, dass dir die Madeleine längst in die Augen sticht. So dachte ich, dass es an der Zeit sei, bei Vater Caillard den Brautwerber zu machen. Wir sind einig geworden. Die Madeleine bekommt 3000 Franc Mitgift und du bekommst von mir ebenso viel. Das ist eine vorteilhafte Heirat für beide Teile, denn ihr taugt zusammen. So ist es abgemacht und so wird es dir recht sein. Nein, Vater, so kann es mir nicht recht sein. Denn ich bin der Madeleine zuwider und sie weiß, dass ich mir aus ihr nichts mache. Wir taugen also nicht zusammen. Du widersetzt dich deinem Vater? Du wirst mir gehorchen, wie du mir gehorcht hast, seit du auf der Welt bist. Nicht so hitzig, Vater Barbeau. Ehe wir weiterreden, soll André erst eure Frage beantworten. Was hatte der Grille gesagt, als wir kamen? Ich denke, genau dasselbe, was mein Vater meiner Mutter gesagt hat, als er um sie warb. Was? Was sagst du? Ich habe Fanchon gesagt, dass ich sie für das bravste und hübscheste Mädchen in der Welt halte. Und dass ich sie mit eurer Erlaubnis zur Frau nehmen möchte. Mit meiner Erlaubnis? Das sagtest du wohl noch. So viel Vernunft hat dir die Hexenbrut noch übrig gelassen. Mit meiner Erlaubnis. Gut, so geschieht es nie. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich einer Bubenliebschaft willen ein verrufenes Bettelkind in den Zwillingshof als Tochter einführen werde. Ein Bettelkind bin ich nicht, Vater Barbeau. Wenn ich auch in schlechten Kleidern gehe. Ich habe nie und von niemandem je einen Sou gefordert noch angenommen, das wisst ihr. Aber ich gebe euch recht. Ich bin arm und passe nicht auf den Zwillingshof. Es ist mir auch nie eingefallen, mich in eure Familie zu drängen. Ihr seid im Irrtum, Vater Barbeau, wenn ihr meint, hier handle es sich um eine Liebschaft. Ich werde nie nach einem Mann verlangen, von dem ich weiß, der ist nicht für mich. Wenn euer Sohn weniger verständig ist als ich, so kann ich nichts dafür. Ich tue meine Pflicht, wenn ich ihm jetzt sage, Landry, ich bin nichts für dich. Tue er nun, was ihm zukommt. So hat jedes seine Schuldigkeit getan. Fanchon, das kann doch nicht dein Ernst sein. Leb wohl! Fanchon! Landry, du kommst mit uns. Wohin? Zur Verlobung mit der Madelon. Eher dort in die Räder der Talmühle. Die Madelon nehme ich nie! Fanchon, du hast deine Sachen gepackt? Wo willst du hin? Großmutter, lass mich den Dienst in der Stadt annehmen. Was? Die Muhme hat doch neulich davon gesprochen, dass sie eine gute Stelle für mich wüsste. Was fällt dir ein, Grille? Ist das dein Versprechen, bei mir zu bleiben? Großmutter, du schickst mich selber fort, wenn ich dir sage, ich muss dem Landry aus dem Wege. Dem Landry? Was gibt's denn schon wieder mit dem? Er hat sich in mich vernarrt, seinem Vater gesagt, er wolle mich heiraten. Heiraten? Das hat er seinem Vater gesagt? Das wird ihm in den Magen gefahren sein. Und was sagte der hochnäsige Barbeau? Dass er das Bettelkind nie in sein Haus einlassen werde. Ja, das glaube ich. Soll's auch nicht. Das Bettelkind wird nie einziehen in den Zwillingshof. Aber der Landry wird mir keine Ruhe lassen. Er hat es sich nun einmal in den Kopf gesetzt. Er ist ein hübscher Bursche und ich bin auch nicht aus Holz. Wenn ich nun Mitleid mit ihm bekäme. Mitleid? Mit Jean Barbeaus Sohn? Am Ende gar nichts da. Du bist ein braves Kind, Fanchon. Du hast recht, du musst weg. Und zwar sofort, mein Grillchen. Du wirst mir überall fehlen. Die alte Fadi ist nun ganz allein. Aber es soll mich trösten, dass der alte Barbeau auch mal Elend hat. Der Landry wird's ihm schon verschaffen. Weißt du, es tut bitter weh, wenn man einem den nimmt, den man gern hat. Das frisst am Leben. Ich gönn's dem Alten. Er hat's verdient. Großmutter, seid ihr wirklich so böse? Ich weiß, was ich weiß. Geh jetzt und zieh dich an, mein Kind, damit du noch vor Abend in der Stadt bist. Ja, Großmutter. Und dass dich keiner mehr aufhält, hörst du? Seid ruhig, Großmutter. Mich hält keiner, wenn ich fort will. Gottlob, dass sie so fest ist. Mutter Fadi, auf ein Wort. Wer? Alle guten Geister. Der Jean Barbeau bei lebendigem Leibe. Bei lebendigem Leibe, wie ihr seht. Und sucht euch. Ich dachte, wir zwei kämen nicht mehr zusammen. Ich meinte, euch dort zu erwarten, wo noch einer euch verklagt. Lasst die alte Geschichte und hört auf ein vernünftiges Wort. Ich komme in friedlicher Absicht. In friedlicher Absicht? Ihr tragt ja den Strauß im Knopfloch. Kommt ihr gar als Brautwerber? Wollt ihr die Grille heimführen, das Bettelkind? Hol der Henker die Blumen da, werft sie euren Schafen vor. Ich hätte sie nicht angesteckt wegen all dem Ärger. Also hört, es ist zwar lange her, da wir gute Freunde waren. Ich denke, wir waren es nie. Meinetwegen waren wir es nie. Aber ich kenne euch deshalb doch durch und durch. Geld ist eure Seele. Dann kennt ihr mich wie euch selbst, Jean Barbeau. Auch möglich. Ihr wisst, dass mein Sohn Landry verrückt nach eurem Enkelkind ist. Ich weiß. Sie hat ihn so rasend gemacht, dass er sie zur Frau haben will. In Teufels Namen, ja! Und denkt ihr, dass ich das jemals zugebe? Ich denke, dass ich auch mal jung war. Und dass euer jüngerer Bruder Marcel und ich uns liebten. Dass ich auch so arm war, wie Fanchon es heute ist. Und dass ihr, Jean Barbeau, auch damals fluchtet. Eher das Gehöft anzuzünden, ehe euch ein Bettelkind wie ich als Schwägerin über die Schwelle sollte. Marcel war gut, aber ein Schwachkopf. Und da der Vater tot war, ganz in euren Händen. Der arme Junge tat euch den Willen und verließ mich. Ich nahm den Bader Fade, dem ich nicht zu arm war. Euer Bruder aber hat sich totgetrunken. Und ihr stricht sein Erbe ein. Das sind nun bald 40 Jahre, Herr Jean Barbeau. Aber so wahr ich niemals mehr einen Menschen gern gehabt habe wie den Marcel, so wahr werde ich euch das alles nie vergessen. Lasst's gut sein mit dem Vergangenen. Was ich damals getan habe, kann ich mit meinem Gewissen verantworten. Daran tut ihr gut. Aber jetzt werdet ihr erfahren, wie bitter Herzeleid schmeckt. Denn ihr müsst wissen, es steckt in unserem Blut, dass keiner mehr von uns lassen kann, der einmal Feuer gefangen hat. Und darum soll ihm das Mädchen aus den Augen. Und darum habe ich den harten Gang zu euch gemacht. Um mich zu bitten? Euch zu bitten? Da müsste ich übergeschnappt sein. 1000 Frauen gebe ich euch, wenn ihr die Grille fortschickt. Zu wenig. 2000. Die Hoffart geht euch noch über den Geiz. Aber es ist zu wenig. Alte Hexe. 3000. 10.000. 20.000. Ich lache euch ins Gesicht. So billig tut euch die alte Hexe keinen Gefallen. Wenn ihr mir Haus und Hof bietet und wenn ich euch sehen würde als Bettler vom Zwillingshof ziehen, ich hätte noch immer nicht genug für mein verpfuschtes Leben. Ihr habt mich zur Hexe gemacht und nun will ich's bleiben, bis an mein Ende. Fürs Leben sind wir zwei wohl fertig. Jean Barbeau. Vater Barbeau? Was? Du bist hier, Grille? Ich habe alles gehört, was ihr mit der Großmutter geredet habt. Umso besser. Du wirst klüger sein als die unversöhnliche Alte und wirst auf meinen Vorschlag eingehen. Bietet mir nichts an, Vater Barbeau. Ihr bekommt umsonst, was mir kein Mensch in der Welt abkaufen könnte. Ich habe eine Stelle in der Stadt angenommen und gehe. Fanchon, ist das dein Ernst? Ja, Vater Barbeau. Du bist vernünftiger, als ich dachte. Ich glaube gar, ich habe dir Unrecht getan. Das hat nichts auf sich. Bin's von Kind auf gewöhnt. Nur achtet auf den Landry in nächster Zeit. Leicht wird's nicht sein. Nach ein paar Wochen wird er mich dann schon vergessen haben. Und ihr, Vater Barbeau, solltet nicht so schlecht über uns arme Leute denken. Möge es dir wohl ergehen, Fanchon. Wohl ergehen. Ja. Fanchon! Oh Gott, Landry! Gehst du fort? Du darfst mich nicht verlassen. Ich muss in die Stadt, Landry. Glaub mir, es ist das Beste für uns. Du darfst mir nicht den Mut nehmen. Wozu brauchst du Mut? Weißt du, wie es in meinem Innern aussieht? Du verstehst nichts von Liebe, Fanchon. Nun, Landry, wenn ich auch nichts, wie du meinst, von Liebe verstehen mag, so weiß ich doch, dass du seit meiner Mutter der einzige Mensch bist, der ein Herz für mich hatte. Aber ich muss gehen. Und wenn ich erst eine Zeit von hier fort bin, dann wirst du nicht mehr an mich denken. Ich werde immer und ewig an dich denken, Fanchon. Und ich werde elend zugrunde gehen. Landry. Gib mir dein Wort, dass du mir nicht in die Stadt nachläufst. Und ich gelobe dir bei Gott und der heiligen Jungfrau, dass ich dich in einem Jahr wieder hier an unserem Fluss erwarte. Und dass ich keinen Freund auf Erden haben will als dich. Und wenn du dein Wort nicht hältst? Ich halte mein Wort, Landry. Die Grille hat noch keinen Menschen belogen. Fanchon, ich verspreche dir alles, wenn du mir ein Pfand gibst. Du sollst es haben. Es ist das einzige Andenken an meine Mutter. Hier. Ich gebe dir mein Medaillon. Es ist mein heiligstes Gut. Es wird dich und mich beschützen. Adieu, Landry. Fanchon. über ein Jahr. Über ein Jahr. Wenn wir keinen Ersatzmann finden, muss Landry zu den Soldaten. Beruhig dich, Didier. Der alte Kajar wollte einen Ersatzmann besorgen. Er kommt heute zurück. Es braucht keinen Ersatzmann für mich. Ich gehe selbst. Ich mache mir nichts mehr aus dem Leben. So, du machst dir nichts mehr aus dem Leben. Sieh mal an. Ein Jahr lang hast du dich gut aufgeführt und kaum ist die Grille wieder zurück, da hetzt sie den Sohn gegen den Vater. Fanchon hetzt mich nicht gegen euch auf. Das hat sie bewiesen. Die alte Fadé ist tot und die Grille ist wieder da. Die eine Hexe geht, die andere kommt. Ich habe nicht mit ihr gesprochen. Vater, sie will ihn nicht sprechen. Es ist wahr. Was verstehst du davon, Didier? Vater, ich wollte sie sprechen. Abend für Abend stand ich vor dem Häuschen. Sie hat mich aber nicht reingelassen. Sie ist zu stolz. Sie hat mich vergessen. Und heute auf dem Friedhof bei der Beerdigung der alten Fadé hat sie mich nicht einmal angesehen. Dann ist sie einsichtiger, als ich dachte. Ich weiß jetzt, dass ich Fanchon verloren habe. Und ich stelle mich der Kommission. Davon könnt ihr mich nicht abhalten. Wenn ich erst fort bin, kommt ihr hier alle zur Ruhe. Und ich zuerst. Vater, ihr lasst den Landry ziehen? Warum nicht? Soll ich mich zwingen lassen von dem starrköpfigen Burschen? Wer klopft denn da? Herein! Guten Abend, Vater Barbeau. Guten Abend, Didier. Die Grille. In meinem Haus. Fanchon! Didier, lass uns allein. Ich gehe ja schon. Willst du den Landry sprechen? Dann musst du dich beeilen, er will unter die Soldaten. Nein, ich will euch sprechen. Ich komme vom Herrn Pfarrer. So, und was lässt der Herr Pfarrer mir durch euch bestellen? Ich brauche einen Vormund, da ich noch nicht mündig bin. Und der Herr Pfarrer meinte, vielleicht würdet ihr die Vormundschaft übernehmen. Ich? Ja, wie kommst du denn auf diesen Gedanken? Ich habe zu euch Vertrauen. Und der Herr Pfarrer meinte, wenn ich euch selber darum bitten würde, könntet ihr mir es nicht abschlagen. Und würde den Groll gegen die Großmutter nicht auf die Enkelin übertragen. Ich habe nichts von ihrem Hass gegen euch geerbt. Dann wird dein Erbteil nicht groß sein. Groß oder klein? Ja, da ist zunächst das Häuschen. Und ich wollte euch bitten, dass ihr mir das Anwesen versorgt, wenn ich fortziehen sollte. Was? Du willst nicht mehr hierbleiben? Ich glaube nicht, dass ich bleiben kann. Seht, Vater Barbeau, es wird mir hier so schlecht nachgeredet, selbst von ehrenwerten Leuten, die sich nie die Mühe nehmen zu fragen, ob ich es verdiene. Na, so schlimm ist es nicht. Du warst ein wildes, verkehrtes Ding, aber für schlecht habe ich dich nie gehalten, nur für... Für eine Hexe, Vater Barbeau. Stimmt's? Grille, ich glaube, ich halte dich jetzt erst dafür. Also, ich stehe für euch ein... Und mir glauben die Leute. Ja, Vater Barbeau, euch glauben sie bestimmt. Also Grille, bleib in Gottes Namen in dem alten Häuschen. Es ist doch immer eine Heimat. Nein, das geht nicht. Ich kann als junges Mädchen dort nicht allein wohnen. Ja, dann musst du dir eben einen Mann nehmen. Oh ja, einen Mann möchte ich schon gern, aber mit dem Nehmen ist es nicht getan. Ich mag auch nicht jeden. Also das wird sich schon finden. Gut, ich nehme die Vormundschaft an. Vielen Dank. Der Herr Pfarrer hat's doch gewusst. Ja. Und bist du nur deshalb gekommen? Nein, Herr Vormund. Ich muss euch etwas gestehen. Ich habe mich schon einem jungen Mann versprochen. Aber sein Vater will mich nicht. So? Ja, warum will dich denn der Alte nicht? Ja, das muss der Alte wissen. Ich bin ihm wohl zu arm. Ja, arm bist du schon, aber immerhin hast du ein eigenes Häuschen. Ja, dann bin ich ihm vielleicht zu hässlich? Na, das kann ich nicht finden, Franchon. Du hast dich in der Stadt mächtig verändert. Tja, dann weiß ich nicht, warum er mich seinem Sohn nicht geben will. Ja, ich verstehe es auch nicht. Du musst mal bei ihm anklopfen. Wer weiß? Probier's mal. Anklopfen? Ich? Ja. Das wäre nicht Sitte und Brauch. Wer mich haben will, der muss schon bei mir anklopfen. Donnerwetter, du bist aber stolz. Franchon, was will mein Vater von dir? Dein Vater will gar nichts von ihr. Aber sie will vielleicht etwas. Frag sie doch mal. Sie wird schon antworten, wenn ich draußen bin. Franchon, was ist mit dem Vater? Ich glaube, ich habe ihn umgestimmt. Franchon, täglich habe ich für dich gebetet. Hier hast du auch dein Pfand zurück. Dein Medaillon. Ich habe gehört, du willst unter die Soldaten, Landry. Ich war verzweifelt, Franchon. Du hast mich ja nicht sprechen wollen. Aber wenn wir heiraten, brauche ich nicht Soldat zu werden. Und du? Willst du mich noch heiraten? Ja, jetzt will ich, Landry. Auch ich habe auf diesen Tag gewartet. Ich liebe dich. Franchon, mein Grillchen. Landry, dein Vater ist mein Vormund geworden. Und ich habe geerbt. Geerbt? Ja, von der Großmutter. Sie hat immer für mich gespart. Der Herr Pfarrer hat es in Verwahrung. Es sind 20.000 Franc. 20.000? Ja, aber wir wissen doch, dass Geld allein nicht glücklich macht. Ja, Franchette. Und ich weiß, dass auch die Grille, die keinen Zu hat, Glück und Segen an unseren Herd bringt. Wir brachten Die Grille von Charlotte Birch-Pfeiffer nach einem Roman von Georges Sand. Es sprachen Franchon, genannt Die Grille, Solveig Thomas. Anna Fadet, ihre Großmutter, Ida Ehre. Landry Babot, Klaus-Jürgen Wusso. Didier, Hans Clarin. Jean Babot, ihr Vater, Willi Rösner. In weiteren Rollen Ernst Walter Metulski, Marianne Wischmann, Erwin Faber und viele andere. Bearbeitung: Hartmann Görz. Komposition: Raimund Rosenberger. Regie: Heinz-Günther Stamm. Produktion: Bayerischer Rundfunk 1959.